die Politwahrheit von bereits Barungen, Unbedauern von Rassen und Mestizen, und Freiheit und Demokratie und Respekt. Sie sagen, es muss von unten nach oben gebaut werden, aber oft ist es umgekehrt. Von der Ungesundheit, von der Krankheit, von Unwissenheit, nicht von Bildung, von der Leistung einiger, von schlechten Debatten, die Gesundheit korrumpiert, von offenen Market, von Fahren, Wettbewerbs, von der Globalisierung, von Waschen online, von sofortiger Kommunikation, in der Vergangenheit zu sein und der Zukunft zu sein und der Gegenwart zu sein. Von vergessen Sie nicht das Vergessene. Von nicht zu vergessen Kinder, Frauen, Männer, von großen Eingekommen, von durch nicht sein Kommen, von Eingekommen, das nicht Almosen ist, und das Tränen zu fordern, und den Fortschritt zu fordern, und die Projekte zu fordern, das teure und reservierte Angebot zu vergessen. Von Anbau und Corruption, dass der befaffnete Arm in einen Einschnitt trifft, wo er treffen sollte, zu modernisieren und die Gemeinden von Scanning-Inhalte sorgfältig, weil das Kind in seinen ersten 12 Jahren sich und lebt, kennzeichnet es vor das Leben. Von Verbeugen, von Pünktlich korrigieren, versmieden eine gute Zukunft, von der Glaubwürdigkeit unserer Flagge und Gemeinschaften in jeder Hinsicht zu balancieren. Der Kavalier.